Müllers breite Präsenz in den Hörspielprogrammen blieb bis Mitte der 80er Jahre von fremden Adaptionen seiner repertoireträchtigen Theaterstücke geprägt, etwa Philoktet, Der Auftrag, Quartett und Verkommenes Ufer, Medea-Material, Landschaft mit Argonauten. Bei dem darstellerisch besonders schwer erschließbaren Text Die Hamlet-Maschine allerdings übernahm Müller selbst die Funkrealisation, die im SDR 1978 noch vor seinen großen Bühneninszenierungen zu seiner ersten Regie überhaupt wurde. Die Ursendung fand noch vor den angekündigten Theateraufführungen statt, die zu den wichtigen Theaterereignissen jener Jahre gehörten. Für die Stuttgarter Studioarbeit hatte er den Filmemacher Harun Farrokhi als Regiepartner mitgebracht. Müller legte keine eigene Hörspielfassung vor, sondern erarbeitete die Aufteilung der Stimmen erst im Studio mit den drei engagierten Schauspielern und übernahm selbst einen Part. Der hermetisch erscheinende Text öffnet sich dabei durch eine betont unkünstliche Diktion, die auf Rollenidentifikation und erspielte Einfühlung verzichtet. Ähnliches hatte er zuvor in Inszenierungen des amerikanischen Regisseurs Robert Wilson erlebt, mit dem er später zusammenarbeiten sollte. Die Schauspieler werden von Akteuren zu Medien, durch die der Text fast in Trance hindurchläuft, scheinbar auswendig kommunizierende Funktionsteile einer Hamlet-Maschine. Die Diktion entspricht durchaus Müllers eigener Vortragsweise, die er durch Übernahme eines eigenen Sprecherparts demonstriert. Auf die Wirkung von Müllers Stimme sollten später noch viele andere Regisseure setzen. Die exemplarische Bedeutung dieses Projekts liegt aber auch darin, dass seitdem weniger die Dialogstücke Müllers adaptiert wurden, sondern vielmehr seine postdramatischen Texte, denen im Radio nichts fehlt, weil sie nicht mehr auf herkömmliche Bühnenverhältnisse setzen, sondern auf die Sprache und die Musik, die in ihr steckt. Auch insofern wurde die Textlandschaft der Hamlet-Maschine in Müllers Stuttgarter Realisation zu einem Modellfall.